Erster Gott nimmt Hilfe weg. Er nimmt Brot und Wasser weg. Das betrifft Jerusalem und Juda. Zweiter, er nimmt wichtige Männer weg. Das sind Helden und Richter. Auch Propheten und kluge Leute. Dritter, er nimmt auch Anführer weg. Und reiche Leute. Auch Berater und Zauberer. Vierter, Gott sagt, ich gebe ihnen junge Männer als Chefs. Freche Leute werden herrschen. Fünfter, die Menschen werden sich streiten. Einer tut dem anderen weh. Junge Leute sind gegen alte Leute. Arme Leute sind gegen reiche Leute. Sechster, ein Mann sagt zu seinem Bruder, du hast noch gute Kleidung. Sei unser Chef. Hilf uns in dieser Not. Siebter, der Bruder antwortet dann, ich kann nicht helfen. Ich habe kein Brot. Ich habe keine gute Kleidung. Ich kann nicht euer Anführer sein. Achter, Jerusalem wird kaputt gehen. Juda wird fallen. Sie reden und handeln schlecht. Sie sind gegen Gott. Neunter, man sieht ihre Sünden im Gesicht. Sie zeigen ihre Sünden offen. Sie sind wie die Leute von Sodom. Es wird ihnen schlecht gehen. Sie tun sich selbst weh. Zehnter, guten Menschen geht es gut. Sie bekommen Gutes für ihre Taten. Elfter, schlechten Menschen geht es schlecht. Sie bekommen Schlechtes für ihre Taten. Zwölfter, mein Volk. Junge Männer sind eure Chefs. Frauen regieren euch. Eure Anführer führen euch in die Irre. Sie zeigen euch den falschen Weg. Dreizehnter, Gott steht auf. Er will Gericht halten. Er richtet die Völker. Vierzehnter, Gott richtet die Anführer. Er sagt, ihr habt den Weinberg leer gemacht. Ihr habt den Armen alles genommen. Das gestohlene Gut ist in euren Häusern. Fünfzehnter, Gott fragt, warum tut ihr meinem Volk weh? Warum quält ihr die Armen? Das sagt Gott, der Herr. Sechzehnter, Gott sagt, die Frauen von Zion sind stolz. Sie gehen mit erhobenem Kopf. Sie schauen frech. Sie gehen tanzend und machen Lärm mit ihren Fußketten. 17. Gott wird die Köpfe der Frauen krank machen. Er wird sie sehr demütigen. 18. An diesem Tag nimmt Gott weg schöne Fußketten. Auch Stirnbänder und Schmuck. 19. Er nimmt Ohrringe weg. Auch Armketten und Kopftücher. 20. Er nimmt Haarbänder weg. Auch kleine Ketten an den Füßen. Und Gürtel. Und kleine Flaschen mit Duft. Und Glücksbringer. 21. Er nimmt Fingerringe weg. Auch Nasenringe. 22. Er nimmt Festkleider weg. Auch Mäntel und Tücher. Und Taschen. 23. Er nimmt Spiegel weg. Auch feine Leinenkleider. Und Turbane. Und Schleier. 24. Dann gibt es schlechten Geruch statt gutem Duft. Ein Seil statt eines Gürtels. Glatze statt schöner Haare. Sacktuch statt schöner Kleider. Ein Brandmal statt Schönheit. 25. Deine Männer werden im Krieg sterben. Deine jungen Soldaten fallen im Kampf. 26. Die Tore der Stadt werden traurig sein. Die Stadt wird leer sein. Sie wird am Boden sitzen.